Erster glücklich ist der Mensch, dessen Fehler Gott vergibt. Glücklich ist der, dessen Sünde Gott nicht mehr sieht. Zweiter glücklich ist der Mensch, dem Jahwe seine Schuld nicht anrechnet. Glücklich ist der, der ehrlich ist. Dritter, als ich nichts sagte, wurde mein Körper schwach. Ich stöhnte immerzu. Vierter Tag und Nacht war deine Hand schwer auf mir. Meine Kraft verschwand wie Wasser in der Hitze des Sommers. Fünfter, ich sagte dir meine Sünde und versteckte meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will Jahwe meine Fehler bekennen. Dann hast du mir meine Sünden vergeben. Sechster, darum soll jeder, der Gott liebt, zu dir beten. Er soll beten, wenn man dich finden kann. Auch wenn große Fluten kommen, werden sie ihn nicht erreichen. Siebter, du bist mein Schutz. Du wirst mich vor Gefahr schützen. Du wirst mich mit Freude über die Rettung umgeben. Achter, ich will dich lehren, welchen Weg du gehen sollst. Ich will dir Ratschläge geben. Mein Auge wird auf dich achten. Neunter, seid nicht wie Pferde oder Maultiere. Sie verstehen nichts. Man muss sie mit Zügeln und Halftern führen. Sonst kommen sie nicht zu dir. Zehnter, der Mensch, der Gott nicht folgt, hat viel Leid. Wer aber Jahwe vertraut, den wird er mit Güte umgeben. Elfter, freut euch über Jahwe und seid fröhlich, ihr, die Gott liebt. Jubelt alle, die ein ehrliches Herz haben.